Kundgabe 2477. Empfangen durch Bertha Dudde am 18. und 19.09.1942. Umgestaltungswerk der Seele. Anschauung Gottes. Die Menschen müssen sich vergegenwärtigen, wie wenig sie die Gestaltung ihrer Seelen berücksichtigen und wie wenig sie daher fähig sind, geistige Strömungen entgegenzunehmen und sie auf sich wirken zu lassen. Und es ist die Folge davon, dass ihr Erdenlebenswandel ihnen keinen geistigen Fortschritt einträgt und das Leben nach dem Tode entsprechend ist. Das heißt, dass die Seele als unvollkommenes Wesen weder die Nähe Gottes noch dessen Liebesausstrahlung spüren kann und somit das Leben im Jenseits freudlos ist, was gleichkommt einem qualvollen Zustand, weil nur die Nähe Gottes das Glücksempfinden auslöst, das Inbegriff der ewigen Glückseligkeit ist. Es ist dieses Entbehren müssen qualvoll, weil es gleichbedeutend ist mit Kraftlosigkeit und ein Leben in Kraftlosigkeit ein Leben in Untätigkeit ist und eigentlich kein Leben genannt werden kann. Und es gibt kein anderes Mittel zur Anschauung Gottes und also auch zur Kraftzufuhr aus Gott zu kommen, als dass die Seele im Jenseits nachholen muss, was sie auf Erden versäumte, sich zu gestalten zur Liebe und somit zu allen Tugenden, die sie auf Erden unbeachtet ließ. Es kann nur eine vollkommene Seele zur Anschauung Gottes gelangen, und daher müssen alle Fehler und Schwächen zuvor abgelegt werden. Es muss sich die Seele wandeln, sie muss sich so formen, dass sie Gott gleich wird, weil die Anschauung Gottes den Zusammenschluss mit Gott erfordert. Auf Erden ist dieses Umgestaltungswerk der Seele ein leichtes, weil der Mensch alles kann, was er will. Vermöge der ständig ihm zugehenden Lebenskraft. Und diese nützen die Menschen nicht für die Umformung ihrer Seelen, sondern nur zu irdischer Tätigkeit, die für das jenseitige Leben nutzlos ist, wenn sie nicht im Liebeswirken besteht. Nur die Tätigkeit, die gleichzeitig ein Dienen in Liebe ist, trägt zur Umgestaltung der Seele bei. Und diese dienende Liebetätigkeit wird zumeist erst dann ausgeführt, wenn der Mitmensch sich in Not befindet. Die Menschen aber achten der kleinen Nöte des Mitmenschen nicht mehr. Und das veranlasst Gott, eine allgemeine Not über die Menschheit zu senden, um in ihr die Regung zu helfen, zu erwecken oder zu verstärken. Denn nur die tätige Nächstenliebe formt die menschliche Seele so, dass ihr jenseitiger Zustand ein glückvoller ist, dass sie fähig ist, die Ausstrahlung Gottes entgegenzunehmen und in der Anschauung Gottes die ewige Glückseligkeit verkosten kann. Amen.